Ich sehe da. So. Gut, ich fange einfach schon an, weil ich tue mich jetzt ein bisschen einbegeln. Das bleibt mir der Nerv. So, ich nehme noch ein Stückchen von der Stefanie in den Stollen. Die ist geil. Dieses Stollen, das ist gut. Es ist halt schon so, dass wir als Podcast-Team diese Konventionen von wegen, man darf nicht essen und schnaufen und Bart kratzen, auf sowas wird geschissen. Es gibt ja positiv und negative Geräusche, ne? Wenn man kostet positiv oder negativ, ne? Ja. Wenn man gerade, wenn es gerade gemütlich, eine gemütliche Atmosphäre erzeugen soll, dann ist vielleicht. So, wenn du dir deinen Kopfhörer aufsetzt, dann kann man die besser hören. Oh je, ist sie flockig. Flockt. Mhm. Deswegen habe ich aufgehört, Milch zu trinken. Und aber es sind in der Karibik. Greg, da hat es keine Milch gegeben, nur grause Milch. Und deswegen habe ich mir beschlossen, für mich, als Hansi, dass ich meinen Kaffee jetzt schwarz trinke. Und haben wir gedacht, vielleicht hört es dann eh auf, dass mir die Milch abgeht. Und wirklich, es hört auf. Die Milch geht dann irgendwann einmal nicht mehr ab. Kaffee geht es dann nicht auf? Nein, mir geht die Milch gar nicht mehr ab. Also, was ist denn? Kopfi, wie. Ich bin halt ein bisschen weinerlich. Oh je. Das probiere ich trotzdem einmal. Ja. Nein, sie geht mir gar nicht ab. Ich habe ursprünglich angefangen, Kaffee trinken, habe ich ja wie Kinder. Also mit viel Milch und viel Zucker. Und dann, nicht gut, gell? Mit flockiger Milch ist es nicht so fein. Und dann habe ich aber irgendwann einmal aufgehört, Zucker eine zu tun. Weil ich habe am Tag 3 Kaffee getrunken und das sind 6 Löffel Zucker. Und dann habe ich zusammengerechnet, wie viel Zucker das eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach einmal. Und nach einer Woche Kaffee ohne Zucker war das dann weg. Also dass es grausig geschmeckt hat. Und dann habe ich eine Zeit lang Kaffee getrunken und dann habe ich aus Versehen wieder mal Zucker drin gehabt. Und dann war es so ekelhaft, so pixiert. Mhm. Ja, so einen Moment habe ich auch gehabt. Ja. Und ähnlich ist es jetzt mit Milch. Mir hat meine Mutti jetzt zu Weihnachten einen Kaffee gemacht und aus Versehen Milch reingetan. Und hat sich, oh mein Gott, das tut mir so leid. Alter, es ist Milch im Kaffee. Ich meine, im schlimmsten Fall schmeckt aber nicht. Dann habe ich halt gekostet. Hat mir wirklich nicht geschmeckt, habe ihn aber trotzdem zusammengetrunken. Kommt vielleicht auf die Darreichungsform an, beziehungsweise ist es ein großes oder ein kleines Gefäß, in dem man es trinkt, aber auf der anderen Seite, was ich viel wichtiger halte, ist, was so ein Kaffee das dann tatsächlich ist. Ich meine, bei meinen Eltern gibt es so eine Filterplöre und die trinkst damit wahnsinnig viel Milch und das ist ja der große Unterschied zwischen den westlichen und den südlichen Kulturen, dass die Italiener einfach diese kleinen, wirklich gut schmeckenden Dinger, aber vielleicht auch mit Zucker trinken, weil es ganz wenig ist und je nördlicher du kommst, umso mehr Milch hast du dabei und dann hast du diese riesengroße Cups mit Milch, weil Milch einfach billig ist und das Ganze noch was herschaut und du ordentlich verlangen kannst dafür. Hm. Oje, schau, mein Kaffee ist... Kaffee, der Kaffee, leise rieselt der Kaffee. Das generell so ein Effekt von dem Haselnuss-Zeugs ist. Er hat schon gekostet und gesagt, es schmeckt grausig. Obwohl, wie ich das Haus verlassen habe, habe ich meine Zähne mit Zahncreme behandelt. Hm, ist auch nicht gut. Das Ding ist, wo ich da halt jetzt ein bisschen mein Filterplörre will ich jetzt gar nicht so sagen, weil eigentlich, ich meine, Filterkaffee ist ja großartiger Kaffee. Das habe ich mal irgendwo gehört und für gut befunden, seitdem sage ich Filterplörre. Ach so, okay. Schlauder muss es sein, oder? Filterkaffee ist, was man macht, wenn man irgendwie im Akkord, wenn du zum Beispiel am Vormittag daheim bist und oder eine ganze Family hast, die ob an die Tränke stellen muss, an die Kaffeetränke. Na, aber Filterkaffee kann schon sehr gut sein, wenn du guten Kaffee hast und den richtig machst. Ich nehme jetzt von jedem Kuchen ein bisschen was, habe ich beschlossen. Weil ich bin ja so ein Kosti-Hans. Dummerweise, wenn man es mit der French Press macht, ist es auch unterschiedlich, wie viel Kaffee und Wasser du reinmischst und es schmeckt eigentlich nie gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Manchmal schmeckt es gut, manchmal weniger. Manchmal wird zu viel Kaffee drinnen. Auf der anderen Seite ist es voll praktisch. Man kann es natürlich auch konditionieren auf Tee. Tee mit Milch zum Beispiel in meinem Fall. Das schmeckt ganz ähnlich, ist ein bisschen leichter und ähnlich besser in der Zubereitung. Oh. Was ist denn das für ein Stück gewesen? Das ist Streusel, ja, Granden schmeckt hier ein bisschen aus. Ich habe da Topfenstreusel, Apfelstreusel, Schokolade und ein Brownie. Das schaut nach Apfel aus. Das ist Apfel, ja. Na, wenigstens kein Fingsen. Also ich habe jetzt dann schon, was ich gern mache, ist, dass ich mal einen Krug Grüntee riecht. Das geht schon gut. Ja, Grüntee. Grüntee, ja. Aber da muss man ganz genau aufpassen, weil du darfst nur 80 Grad Wasser nehmen und ganz kurz ziehen lassen. Ziehen. Beutel oder was Elaborierteres? Ich hab alles, es kommt drauf. Also wenn ich nur für mich trinke, dann schmeiße ich mir den Alnatura Grüntee Jasminbeutel rein. Aber ich habe heuer zu Weihnachten groß Tee eingekauft als Geschenke, weil ich mir einfach gedacht habe, Alter, das ist mir einfach zu blöd. Ich bin in meiner Familie der Ärmste. Yogi, ne? Yogi ist die Marke. Nein, nicht Yogi. Nicht. Ich bin in meiner Familie der Ärmste von allen und ich kann nicht basteln und ich bin nicht kreativ. Also, dass mir jetzt irgendwas Tolles einfällt oder sowas. Gell? Und ich kann ihnen allen also nichts wirklich schenken, was ihnen eine Freude macht. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe ihnen einfach, jeder kriegt von mir Tee heuer. Und damit hat sich das dann eigentlich erübrigt. Dann bin ich in die Hanäuser Hauptstraßen gefahren. Ich glaube, es ist Hanäuser oder Jörgerstraßen. Es ist Hanäuser Hauptstraßen. Beim Jörgerbad in der Gegend. Da ist das Tea Please, wo ein sehr lustiger englischer Teeverkäufer die dann halt Tee verkauft. Also ich bin dann hingegangen und habe gesagt, ja, ich brauche 10 Beutel mit 50 Gramm und ich möchte ein paar Sachen. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, setz dich nieder, da trink einmal einen Tee. Das hat mir schon sehr gedacht. Das hättest du vorhin bei der U-Bahn-Station sagen sollen, dann heißt es auch 10 Beutel mit 50 Gramm. Naja, 10 Beutel mit 50 Gramm, ja. Genau. Wäre und teurer worden. Und dann haben wir halt so diskutiert, was nehmen wir denn? Nehmen wir Grüntee, nehmen wir Schwarztee, nehmen wir Fruchttee. Der Grüntee ist ja, außer dass er schlecht schmeckt, gesund. Ich meine, das denkt man sich immer so, wenn es nicht gut schmeckt, dann soll es wenigstens gesund sein. Ich finde, grünen Tee schmeckt eigenartig. Ich habe wann trinkst du ein Jahr lang zu grünen Tee zu trinken? Ich habe über ein Jahr lang Jiangulang-Tee, der Tee des ewigen Lebens, getrunken. Und habe das auch meinen Eltern geschenkt und den habe ich neulich wieder gefunden. Natürlich schon seit 10 Jahren oder so. Ja, gut. Abgelaufen, ziemlich circa 10 Jahre abgelaufen. Etwa echt ranzig. Ich glaube, da ist eher das Verpackungsdatum steht hier drauf. Und ich würde ab und zu wieder trinken. Habe aber jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt dadurch, also. Dass du länger lebst. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt, jetzt in dem Augenblick. Nö. Kann man machen. Ja. Du hast einen goldenen Löffel. Ja, das. Naja, aber. Und genau, und jetzt habe ich mir da natürlich, weil ich finde für alle Tee kaufe ich für mich selber auch Tee. Verschiedene Geschmacksrichtungen. Und dann haben wir dann ziemlich cool. Ja. Oder hast du allen dasselbe gekauft? Alles nein. Ich habe mir schon ein bisschen, also für meinen Vater zum Beispiel habe ich Schwarztee gekauft. Das war eh lustig, mein Papa trinkt am Abend gern Schwarztee. Ja, und der hat sich das seit Jahrhunderten lässt er sich das von den Engländern nach Österreich schicken, weil früher war das ja so, also meine Mutti hat ja Anglistik studiert und hat eine Freundin aus Birmingham und die wir schicken uns immer gegenseitig Weihnachtspäckchen und sie schicken... Das heißt, der Tee kommt von Indien nach England und dann von genau, und sie schicken jedes Jahr zu Weihnachten für meinen Vater so riesen Kisten mit PG-Tips. Wie ist denn da die Marke leicht? PG-Tips. Heißt das. PG-Tips. Und ich hab den halt gefragt, den, ich glaube Felix heißt der Verkäufer, dann habe ich gefragt, Felix, kennst du PG-Tips? Und dann hat er so ein Gesicht gezogen, als hätte ihm jemand jetzt gerade Reisnägel in den Tee geschüttet. Ach, das ist nämlich das Fosters wahrscheinlich. Und er hat gesagt, genau, ja. Ha, was? Popcorn. Nein, Kuchen. Kuchen. Also ich brauche nichts, wollte ich nur sagen. Und dann hat ist er gesagt, das ist total gegenüber der Biene, die ja auch was zu sagen hat. Sie hat gefragt, ob ich will, habe ich gesagt, nein, ich nehme nur Kuchen. Nein, mein Podcast, ohne Biene. Na, sie kommt ja gleich. Ist ja, wir grooven uns ein. Machen wir nur Männerthemen Dittele. Vorher schnell. Dittus. Wir grooven uns ein. Ja. Tee. Lebensmittel, die man nicht gut verarbeiten kann im Körper und deswegen muss man furzen, zum Beispiel. Das wäre ein Männerthema. Fleisch? Fleisch ist bei mir so. Ja, Beef, ne? Ein Euro Steak auf dem 80 Euro Griller. Was ist das, gell? Hast du neulich gesagt? Aber ich bin draufgekommen, das hat irgendjemand anders schon einmal gesagt. Also, ich hab da jetzt fast ein bisschen. Das hast du schon mal gesagt. Hab ich das schon einmal? Ich will mal, irgendjemand hat das schon. Du wirst ja irgendwo herhaben, vielleicht. Naja, man kann eigene Ideen haben, so ist es auch nicht. Aber ich will jetzt ganz geschwind meine Teegeschichte noch fertig erzählen. Weil der Titus guten gefragt, Tag. Wie mein Tee. Hallo Biene. Hallo liebe Brüder gefragt, und Schwestern. Der Titus hat mich gefragt, wie ich mein Grüntee trinke. Und normalerweise, wenn ich nur für mich trinke, dann eben mit den Beutel. Und sonst, wenn ich dann erlesenen Besuch habe, der dann auch Grüntee trinken will, dann hole ich halt den Beutel von Felix und gieße da was auf. Genau. Und was ist dein Lieblings? Den örtlichen Felix. Hey, können wir den Tisch ein bisschen weiter herziehen? Ja. Rutsche noch. Mhm. Was ist die Lieblingsteesorte, Hansi? Grüntee, Jasmin. Nom, nom, nom. Meiner Frau, om, nom. Mhm. Kurze Werbeeinschaltung. Willst du behalten deinen Führerschein? Soll denn Trunk Frukade sein? Apropos Führerschein, du hast ja jetzt ein Auto. Du bist in Genuss, ein Auto benutzen zu dürfen. Eigentlich gehört es deiner Freundin, deiner Ehefrau. Gattin. Und du hast mir erzählt, ja, beim letzten Mal, scheiße, Anhängestrang, Kraftübertragung, Antriebswelle, so große Reparatur. Und davor hast du mir erzählt, du hast eine schöne, ordentliche, teure Pirelli-Winterreifen gekauft. Nicht Pirelli. Das waren ist doch das Pirelli? Ich glaube, das waren die, heißt es Michelin? Na, die uns die Semperit gestohlen haben. Conti. Ja, genau, Continental. Genau. Ja, wirklich. Die, ja, na, ich hab gefragt, was soll ich nehmen und... Schau her, es ist ja so, du fährst ja, wenn du mit dem Auto im Winter fährst, gell? Das Einzige, was die von der Leitplanke entfernt haltet, das sind diese vier Bierdeckel großen Gummiquadrate, die der Streifen auf der Straße haben. Bremsen? Nein, der Reifen. Ja, eh. Aber schau, Wien. In Wien wird er gesalzen von hinten bis vorne und von zwischen bis daneben. Ja, aber Entschuldigung, ich bin ja eine Jungfamilie, heißt, ich muss ein bisschen auf dich schauen. Deswegen habe ich die teuren Reifen gekauft und jetzt ist das Auto hin. Ja? Ist runtergefallen, das gehört mir. Das gehört jetzt dir, oder was? Ja, ich weiß es nicht. Ich war damals, wie ich selbstständig war. Das ist ja ein großes Hindernis. Ne? Das ist das Erdbeer. Migranten. Nur kurz den Migranten. Migranten. Wenn du als Migrant nach Österreich kommst und du findest einen Job als Wegräumer für 6 Stunden. Wegräumer oder Wegräumer? Wegräumer im Wirtshaus. Ich weiß nicht, was Migranten sind. Und du kannst dann ein anderes Business aufziehen, dann kannst du dir das zweigleisig schwierig machen, weil du musst doppelt Steuer zahlen. Und ich bin mir nicht sicher, ob du das dann tatsächlich am Ende des Jahres im Zuge des Steuerausgleichs gut geschrieben bekommst. Ich war übrigens vorgestern war ich, ziehe sie dann als nächstes Kuchen, wenn sie... ich war in der Albertina, ich habe nämlich einen Gast gehabt, Latka hat er geheißen. Ja. Und der hat gesagt, er ist jetzt 71 und er kommt nach Wien, weil er sich eine Ausstellung anschauen möchte, nämlich Raphael in der Albertina und die geht nicht mehr lang. Ja. Und er möchte es deswegen anschauen, weil zu seinen Lebzeiten würde er die Bilder nicht mehr sehen können, hat er gemeint. Oh. Das hat mich dann so getriggert, dass ich dann vorgestern war ich dort und es war eine ziemlich ordentliche Schlange. Die haben da extra für die Garderobe ein Zelt aufgebaut. Alter. Und das geht eigentlich ganz fix dann, wenn es einmal losgeht. Um 10 Uhr sperren sie erst auf und da bildet sich also eine Schlange in der Früh. Okay. Aber diese Schlange, die hört nicht auf eigentlich. Wie ich zurückgegangen bin, war es genauso viel los. Ich atme so laut. Und das Interessante ist, dass der Raphael, weiß nicht, 16. Jahrhundert, keine Ahnung, dass Kunstfahrt. Fast den Großteil von dem, was er gemacht hat, ist kirchliche Kunst. Ja, das andere ist ja profan. Irgendwelche Heiligen. Eigenbildnisse und irgendwie Skizzen. Und das meiste hat er für die Kirche gemacht und das meiste sind für die Fresken. Und ich denke mir dann, das ist ja irgendwie, ist es Waste? Ist es kein Waste? Weil heute schauen sie es ganz viele Leute an, aber der Zugang, ne, dass du das nur über Kirche machst und dann eine Story fabelst, die ja eigentlich so nur ein Konstrukt ist, oder? Auf die sich viel einigen können. Ich bin ja sowieso als Atheist. Wäre es besser, wenn die Leute heute zum Beispiel eine gescheite Serie machen? Eine Serie? Ja, eine Serie, ne? Auf die sich auch viele Leute einigen können. Game of Thrones. Ja, das kann sein. Haben sich eh schon viele geeinigt auf Game of Thrones. Ja. Finden alle toll. Jetzt bin ich drauf gekommen, ich habe die nicht gesehen, dass Frank Hamm mitspielt. Frank Hamm ist ein dänischer Schauspieler, der bei interessanten, lustigen dänischen Sitcoms mitgespielt hat. Ich habe übrigens einen dänischen Einspiel im letzten Podcast eingebaut. Hab ich gehört. Ich hasse dieses dänische Volk. Hab ich gehört. Was für einen Erzählstrang machen wir denn jetzt dann auf, Titus? Museen, profane Kunst. Ich würde es auf alle Fälle weiterempfehlen. Was ich auch noch empfehlen möchte, ist das Architekturmuseum im Museumsquartier. Da ist da habe ich meinem Liebsten ja eine Jahreskarte letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt. Oh. Und er war einmal dort. Ja, das ist meistens so, auf das kommst du nicht hin. Also besonders, wenn du einen Artikel geschenkt bekommst, gehst du da mal hin. Ne? Aber die ist sehr, sehr sehenswert, weil da geht es um Normen, um Baunormen. Und da geht es praktisch am Anfang, glaube ich, ist Na, pass auf, gehst über eine Treppe, die nach europäischen Normen gemacht worden ist, also, und runtergehst über eine Treppe, die nach japanischen Normen gemacht worden ist. Und das ist für manche eine ziemliche Überwindung. Das finde ich cool schon wieder, okay? Ja, aber so Erlebnismuseen, finde ich schon ein bisschen geiler als jetzt so Bildanschau-Museum. Ich bin gegen, also ich finde Kunst, bildende Kunst, sowas von strunzlangweilig, es tut mir eh leid. Aber wenn du ein Faible fürs Audio hast, dann. Und ohne Audio-Guide wäre es nur die Hälfte. Ne? Ja, du brauchst das Kontextwissen. Ich schaue mir einmal dieses Bild, die Skizze an, und dann ist schon das, was ich erzählt bekomme, darüber interessant. Ja. Ich, ganz ehrlich, wenn ich durch Bildermuseen und so einen Scheiß durchgehe, dann gehe ich durch und denke mir, okay, Bild, noch ein Bild, noch ein Bild. Wir waren ja in dem Cooking, oder? Ja. Mhm. Haben wir das eigentlich schon podcastmäßig Cooking? Verarbeitet? Was ist Cooking? Dass wir in Cooking waren? Ist das nicht? Nein, noch nicht, dann wird das dann eh Zeit, gell? Ja. Aber jedenfalls, ich gehe durch Museen noch allgemein. Ich gehe durch Museen halt einfach durch und denke mir, ja, da ist ein Bild und da ist ein Bild. Und das ist einfach für mich so Horizont erweiternd, gell? Aber ich nehme nichts mit. Also Kunst ist für mich einfach ein fades, langweiliges Ding. Das klingt wie ein Kirchenbesuch. Genau das Gleiche. Aber also, ich gehe nicht in jede Kirche, ich gehe nur in Spezialkirchen. Aber weißt du mal so, ich war in Paris und ich bin nicht in Notre Dame gegangen, weil ich mir denke, eine gotische Kirche ist wie der HMA und kenne ich außerdem schon. Man wird ja oft gern abgeschreckt durch die langen Schlangen. Ja, das sowieso. Mein Gott, warte mal, warum bin ich jetzt genau da? Ja, genau. Das sowieso. Vor dem Sacher in der Stadt drinnen sind gestern auch lange Schlangen gestanden. Aha. Nur damit, also. Ganz ohne Kunst funktioniert es auch mit Möschbeiß. Zum Stangenfangen. Das habe ich letztens auch gesehen. Zu Silvester habe ich es auch gesehen. Da sind sie vor dem Kaffee gestanden. Ich weiß nicht, was die da drin machen. Da würde ich mir auch nicht antun, ganz ehrlich. Nein. Wobei Essen ist schon etwas, wo ich eher reißen würde. Oder halt, wo ich das halt dann... Und was bei darstellender Kunst, da denke ich mir immer, okay, mal gut, es gibt schon diese ganzen Opern, die 6 Stunden gehen und langweilig sind, das brauche ich nicht. Aber so ein Tanz oder Theaterstück, das schaue ich mir halt an und dann gehe ich wieder aus und denke mir, okay, ja... Ich bin nur leider sehr ein ziemlicher Banause, was das angeht. Nein, ich gehe eigentlich nur in Dinge, wo ich schon einen Bezug vorher habe. Oder mich schleppt jemand mit und dann ist es oft manchmal gemischte Gefühle. Ja. Biene. Also Kunst ist nichts für den Hansi, das haben wir jetzt leider schon festgestellt. Andererseits, Eishockey, das ist was für den Hansi. KC hat das vierte Derby in dieser Saison gewonnen und ist damit jetzt schon 6-0 vorne im Vergleich in Derby-Bilanzen. Die längste Serie, die der VSV zusammengebracht hat und damit auch gleichzeitig Rekord sind 17 Siege am Stück gegen den KAC. Und wer spielt morgen? Heinz spielt KAC gegen Graz. Und am Sonntag spielt der KAC dann gegen die Vienna Capitals. Und dieses Jahr haben sie gegen die Wiener gewonnen? Na, letztes Jahr haben sie gegen die Wiener verloren. Und dieses Jahr noch nicht gewonnen, sondern... Haben wir noch nicht gewonnen, ne? Doch, jetzt doch, daheim in Klagenfurt haben wir diese gewonnen. Diese Serie, von der du gerade gesprochen hast, war gegen VSV. VSV ist der Villacher Sportverein, unsere Erzrivalenmannschaft. Aber das wird dann ein mein Eishockey-Podcast. Was haltet ihr von dem Titel, also vom Namen für den Podcast, 2 Minuten wegen Behinderung? Oder Bodycheck. Bodycheck ist langweilig, mit einem Crosscheck. Na, was mir auch gedacht habe, ist Verkehr vom Tor. Wie bekommst du eigentlich diese Matches mit? Siehst du die Ergebnisse am Nachmittag im Teletext oder wie geht das? Nein, es ist weil, so. Man sieht ja nichts im Fernsehen, oder? Doch, es gibt am Sonntag immer, also im Fernsehen nicht, aber Servus TV übertragt das über das Internet. Ach am so, Sonntag. Und Sky Austria übertragt die auch und da gibt es dann hin und wieder Streams davon im Internet, die aber nicht ganz die von RU-Seiten kommen und so. Servus TV, sieht man das generell nur im Internet? Ja. Das Eishockey übertragen sie erst die Playoffs wieder im Fernsehen und die Spiele, also im Grunddurchgang. Alles, was auf Servus ausgestrahlt wird, sieht man im Internet? Ja. Also okay. Das ist so ein Livestream, so wie Okto. So wie Okto, genau, ja. Aber natürlich übertragen sie nicht immer meine Spiele vom KAC. Deswegen bin ich angewiesen auf den Live-Ticker auf Twitter vom KAC. Okay. Die twittern dann einfach die ganzen, also was halt passiert, 3. Minute, Stockstich von Schaffron gegen Bischofsberger, bla bla bla und so weiter und so fort. Und dann, yay, Tor! So, dann ließ ich das und frei wie, obwohl ich es nicht sieg. Es ist so auch Ambitionen selber mal so, Eishockey, man, das ist ja. Ich habe früher gespielt, wie ein Kind. Wenn man schaut, wie die am Eis stehen, da bist du ja ziemlich, da musst du ja ziemlich gut sein. Also, ja, zum was meinst du? Naja. Der Peter. Darf man den Peter eigentlich erwähnen schon, oder? Mhm. Ja. Der Peter, der Bruder von der Biene, der hat mir erzählt, dass er in der Firma Eishockey-Turnier gehabt hat. Mhm. Und die Mannschaft, ein sehr schönes Foto. Die Mannschaft, die den Finnen dabei gehabt hat, hat gewonnen. aber die haben Geld gehabt für Legionäre. Nein, da ist halt einfach ein Finne bei Infineon oder wo ist er? Bei Infineon. Infineon ist nicht nur ein Finne. Der arbeitet dann halt da wahrscheinlich als, keine Ahnung, Marketing, Sales, Accounting, Engineering Instructor oder irgend sowas. Und als Finne spielst du aber halt, da gibt es halt nur Eishockey, weil du hast ja überall einen See, der zugefroren ist die ganze Zeit. Ja. Und dann kannst du es halt da. Es ist nicht, Tschechien auch. Es ist nicht so schwer eigentlich. Du musst ja mal Eislaufen kennen, gut. Ja, aber das lernst du ja. Im Winter. Geschwind. Also ich hab in der Volksschule haben wir viel Eishockey gespielt. Na. Ja, aber jetzt nicht so, wie du es im Fernsehen siehst. Na. Ja, Volksschule. Ja. Bitte, wir haben Eishockey. Wir haben einen Ball über die Schnur gespielt. Wir haben Schlittschuhe bekommen, von denen hast du die ersten Blasen gekriegt. Die waren so Schnürdinger, die wackeln und aus Leder sind. Damals in die 80er, ja. Na, wir haben schon Eishockey gespielt. Ja. Hinter der Schule hat der Ich habe jetzt noch Schuhe, die aus Leder sind. Der Herr Mann hat da immer den Platz gemacht. Mhm. Damals waren die Winter ja noch kälter. Und dann haben wir immer so von Dezember bis Ende Februar haben wir Hockey gespielt. aber halt schon, also ohne Rempeln. Im Volksschulalter oder von der Volksschule aus? Also so im als Volksschulalter, nicht so, das Turnunterricht. Okay. Ja, nein. Das war jetzt mein. Und da ohne Checks oder sowas, sondern halt einfach nur die Scheiben hin und her und dann. Auch ohne Ausrüstung. Man sagt Puck dazu. Ja, genau. Aber man kann auch Scheiben sagen, okay, weil es eine Scheibe ist. Ich habe das vor kurzem mit Freunden besprochen, was wir machen könnten, habe ich die Idee geboren. Du könntest deinen Podcast Puck nennen. Nein. Okay. Entschuldigung, dass man sie ein Semester lang so eine Halle mietet, wie das halt Leute machen, die gemeinsam Fußball spielen oder so irgendwas, einmal in der Woche zu einer bestimmten Uhrzeit und dann würde man auch sagen, ja, gehen wir trainieren und wir spielen dann aber einen Ball über die Schnur oder wer hat Angst vor dem schwarzen Wann oder Zimmerkuckelkabinett. Also so Zimmerkuckelkabinett-Training zum Beispiel. Das kenne ich gar nicht. Das könntest du machen, ja, wenn du wolltest. Das ist bei uns in der Schule. Kann man, ja, das wäre super, oder? Ja, wir haben du hast ja frei. Ja. Aber was ist Zimmerkuckelkabinett für Sport? Ich weiß noch nicht. Jetzt geht's los. Aber es wäre super, wenn man ein Semester lang einfach sich mit Freunden trifft. Und nein, es geht in das ganze Schuljahr. Ja. Aber es ist nicht so arg teuer. Verein gründen und dann machen wir das, oder? Ja, ein Zimmerkuckelkabinett. Du brauchst keinen Verein. Was ist Zimmerkuckelkabinett? Hinterm Vorhang steht ein Bett. Hinterm Ofen steht ein Bett. Hinterm Ofen, genau. Ganz kurz. Wir kennen das, wenn ihr wollt, können wir das bei mir in der Schule machen. Ja. Das ist nicht so arg teuer. Also das ist echt sogar recht günstig. Aber ich spiele dann alle mit. Wir müssen leider auch nicht mehr spielen. Mannschaftsmäßig. Müssen wir die Vereins... Du brauchst keinen Verein. Wir brauchen keinen Verein. Du brauchst keinen Verein. Ich gehe zum Schulwart und sage, Herr Schulwart. Dürfen wir nächstes Jahr bitte den Garagenturnsel haben? Und da sagt er, ja. Und dann gibt er mir eine Logschein und zahlt es ein und dann gehört er mir. Ach so? Ja, montags. Geht aber nur montags, weil die anderen Tage ist immer der Turnverein da. Ja, und dann machen ja Full eben so, dass sie halt einmal in der Woche für eine Stunde lang gemeinsam Fußball spielen in einem Turnsel in einer Schule. Ja, können wir machen. Und wir würden dann Zimmerkuckelkabinett spielen, was folgendermaßen funktioniert. Ja. Das ist, du kennst es als Donnerwetterblitz. Mhm. Also Donnerwetterblitz kennst du auch nicht. Nein. Ja, der kennt das gar nichts. Das erzählst du nachher, nachdem sie mir erzählt hat, was das andere ist. Donnerwetterblitz ist immer gut. Alle Kinder stehen auf einer Seite des Turnsaals, bis auf ein Kind. Das schaut auf der anderen Seite vom Turnsaal gegen die Wand. Sprossenwand. Ja, dann normalerweise. Einen Stein in die Hand. Und das Kind, das einschaut, sagt während dem Einschauen... Zimmerkugelkabinett, hinterm Ofen steht ein Bett. Hinterm Ofen, muss ich sagen, weil es ist der Steiermark. Ofen. Es ist der Steiermark. Und wenn es Bett gesagt hat, dreht es sich um und während das eine Kind das sagt, rennen alle anderen Kinder so weit sie können und versuchen, das andere Kind zu erwischen. Ja, auf dem Rücken zu tippen. Kommst mit? Mhm. Schaut nicht so aus. Ja, aber, ja. Das Kind dreht sich um, sagt eben Bett, dreht sie dann um und schaut dann die anderen Kinder an die ihm entgegenkommen, genau. Und wenn eins von diesen Kindern wackelt oder sich noch bewegt, muss es wieder zurück zur Startlinie. Also du musst laufen, während er sagt, Zimmerkuckelkabinett, hinterm Ofen steigt der Bett. Dann, das ist die Phase, in der du laufen kannst. Achso, und die Nähe kommt, umso... Wenn das andere Kind, das Kind, das aufsagt... Fertig ist mit dem Aufsagen? dann, und sieht, dass du die bewegst und du dann aber, da musst du halt so erstarren, sozusagen, dann freeze. Ja, ja. Und genau, machen wir fallen sie um, das ist dann immer sehr lustig. Genau, fallen ist immer lustig. Und ja, wie habt ihr das gemacht? Das kenne ich. Das du kenn hast dich bewegt. Das habe ich gar nicht. Jetzt hast du dich gerade bewegt. Es muss einen Schiedsrichter geben. Ja, das ist normalerweise das Kind, das einsagt. Die Kindergarten-Tante. Die Tante ist dann. Oder der Onkel. Ja. Okay. Bei uns ja, das die ist Tante. Ein schönes Spiel, ja. Ja, das ist ein schönes Spiel. Kann man schon einmal in der Woche spielen, oder? Das kannst du auf jeden Fall einmal in der Woche spielen. In so geilen Sportoutfit dann im extra. Die 80er Laufhosen. Und Völkerball. Völkerball ist cool, ja. Mittelabschießen. Da wird das heißen? Mittelabschießen? Nein. Ich habe ja ein ganzes Buch gekriegt. Also, ich weiß, nein, gar nicht. Ich glaube, die Frau hat das gekriegt zu Weihnachten. Also schon noch vor ein paar Jahren. Alte Spiele, wo halt die ganzen alten Einsack-Dings und so, was man halt, keine Ahnung, Zimmermann, wie viel Wassermann, wie viele Schritte darf ich gehen und so. Naja, wie viele Personen müsste man sein, dass man sowas funktioniert, der weise immer wieder jede Woche durch? 5, 6 reicht schon. Nein, ich hätte schon 8 gesagt, oder? Damit man, damit, was denn, wenn wir ausfällt? Ja, sonst machst du halt Yoga oder spielst Badminton. Dann hast du halt nur 3 Leute, da ist er langweilig. Ja. Und wie viel nimmt dir der Hausmeister? Was? Wie viel nimmt er? Na, das geht nicht. Nein, das ist ja offiziell. Finanziell aber das ist organisiert aus, ja. Das. Ich glaube, das ist nicht so arg teuer. Also fürs Yoga haben wir 20 Euro gezahlt. Pro Person. Insgesamt. Fürs ganze Semester. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob der Saurab dann auch noch was dazu gezahlt hat. Das weiß ich. Aber ich komme ja Kunden, aber es ist auf Kampf. Das Schwimmbad habt ihr ja keins, gell? Haben wir aber, das dürfen wir nicht benutzen, leider. Nein, was in meiner alten Schule. Titus, bist du dir jetzt sicher? Willst du wirklich in eine 32 Grad warmes Becken einsteigen, wo den ganzen Vormittag Kinder drinnen waren? Willst du das echt machen? Na, ich meine, ich werde dafür bezahlt, gell? Das ist ja mein Job, dass ich da drinnen bin, aber auch nur zweimal in der Woche. Es gibt Leute, die zahlen ganz viel Geld, damit sie es dürfen. Sind wir aber jetzt woanders. Ich würde auch sagen, das sind wir ganz woanders, Titus. Da wollen wir gar nicht hin, nicht einmal gedanklich. Nicht einmal, ich bin schon voll eingetaucht. Ich bin immer wieder diese Er ist schon eingetaucht. Ich kann nicht mehr so weg, ja, das ist eine gute Idee. Herr Hart, ja, machen wir das. Da müssen wir mal aber da kennt man so wir sind dann eine Mannschaft, die Podcast-Mannschaft und dann gibt es eine Fan-Mannschaft. Ja, haben wir in weiterer Fans. Folge dann. Haben wir genug Fans? Weiß ich nicht. Das wäre mal interessant zu wissen. Titus, wie schauen eigentlich unsere Statistiken aus? Der letzte Facebook-Beitrag hat 16 Personen erreicht. Vielleicht sind wir auch dabei. Kann es nicht genau sagen. Boah, wir senden in die Leere, oder? Also wir müssen keiner zu. Wir müssen Flugzetteln oder Aufkleber produzieren. Wir haben, glaube ich, wirklich. Kleben wir dann bei jeder Laterne dran. Mit unseren permanenten Dazwischenreden und Unterbrechen haben wir wirklich, glaube ich, alle verkrault, die uns nur ein bisschen mägen hätten. Was ist mit der Ilvi? Die letzte treue Seele. Ja, der Peter vielleicht noch, aber der sagt das einfach nur. Boah, das liegt daran, dass wir keine Angst mehr vor dem Mikrofon haben wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir uns ein bisschen... Kein Respekt mehr. Ja, da ist es auf jeden Fall tragisch. Ja, wir essen ja mittlerweile schon. Ja, mehr. Ja, na gut, aber das finde ich ja sowieso, das gehört ja sowieso, diese ganzen Scheißregeln. Ich glaube nur, die Technik hindert uns daran, podcastenderweise aufs Klo zu gehen. wenn man Bluetooth. Ja, letztens, wie wir offline waren, habe ich eine interessante Frage. Ist mir eingeschossen. Wegen dem Klotier, gell? Ja, genau. Ich sperre es immer nicht ab, wenn ihr alleine seid. Ich lasse die Tür du lässt sogar die Tür offen. Ja, sicher. Ich lasse auch die Tür offen. Ich lasse manchmal sogar offen, wenn jemand da ist. Manchmal angelernt. Ich scheiße mich nichts. Wir haben das in der WG manchmal wirklich so gemacht, dass wir offen lassen haben, weil die Geschichte, die wir gerade erzählt haben, so interessant waren oder wo wir zugehört haben. Also sind wir. Eine Person ist vor der Klotür gestanden, die andere war drinnen und hat dort geludelt. Biene, wenn du telefonierst und du musst mal ludeln, ach, dann, telefonierenderweise ludelnderweise sicher. Weiter. Ja. Und die Geräusche sind nicht irritierend. Meistens merken es meine Freundinnen erst, wenn ich abgelassen habe und dann sagen sie, ah, warst du schon wieder am Klo, okay, gut. Ja, das sehe ich ja natürlich, da bin ich dann oft so, dass ich mir denke, okay, dann wartest du mit dem Abgelassen, bis du halt aufgelegt hast, gell? Aber wenn es dringend ist, dann ist es dringend. Na, wie mit einem Podcast habe ich nämlich, schon, das hätte ich jetzt abgelegt, aber ich habe dann zugesperrt. Doch, irgendwer im Raum ist auf eine Art und Weise. Es ist doch wer im Raum, der einfach. Ach nein, ich habe da einen sehr niedrigen Genier-Level, glaube ich. Ja, Genera. Ja. Herr Hartkern, du hast vorher irgendwas gesagt, du wirst da was zu Herzen nehmen. Genau. Das ist. Ich habe jetzt auf meinen Nachkasteln, also das gleichzeitig das Fensterbankl ist, ist jetzt ein kleines Büchlein. Ich habe nämlich zu Weihnachten ein Notizbuch geschenkt bekommen, mit blauem schönen Ledereinband. Und das liegt jetzt da und das ist mein Traumtagebuch. Ich habe nämlich jetzt wirklich, also ich träume jetzt, seit du vom Träumen redest, träume ich wieder aktiver. Und ich habe gestern habe ich meine Kolleginnen von der alten Schule getroffen zum Kaffee trinken, also zum Frühstücken eigentlich. Frühstücken halt, gell, so wie das halt. Hast du ihre Träume befragt oder was? Nein, und ich habe nämlich am Tag davor seit 100 Jahren das erste Mal, also seit Ewigkeiten das erste Mal wieder von der alten Schule getrampt. Halt ein Albtraum klassischerweise, gell? Aber das habe ich dann halt. Das ist ja oft so, ne? Wenn man immer aktiv dabei ist, dann kommen sie in den Träumen immer wieder. In mir hat diese Podcast-Folge voll ausgelöst. Echt? Wieso? Das ist ganz irre. Wir zum Reden oder was wir gesagt haben? Das, was ich gesagt habe. Weil ich habe in der Nacht von, ich schätze mal, 1.1. auf 2.1. war das, da waren wir auf Skiurlaub, Skifahren. Deswegen kommen so skiverkleidete Personen vor. Ja. Skilehrer. Dass du Träume vorlesen wieder? Habe ich geträumt, die kann ich einen Traum vorlesen. Wie ist denn ein Traum vor? Kann aber sein, dass ich zum Reden anfange, weil es so dramatisch ist. Ich bin schweißgebadet aufgewacht um 0:25 Uhr. Schreibst du das? Entschuldigung, darf ich noch ganz kurz ein paar Meter Fragen stellen, bevor du anfängst? Schreibst du das in dein Handy? Genau, weil ich... Handy immer dabei habe. Ja, weil ich beim Skiurlaub nichts anderes zur Hand gehabt habe. Okay, aber sonst schreibst du schon in dein eigenes Buch? Nein, eigentlich nicht, aber ich hab's mal gemacht. Nobody puts pen to paper anymore. Und schreibst du dann auch die Zeit, wann du aufwachst? Und ob das ein guter oder schlechter Traum war? Ja, das kriegt man dann eh mit aus der Geschichte. Also, nein, okay. Das schreibe ich nicht auf. Die Zeit schon manchmal. Okay. Also, ich habe geträumt. Aber das Datum auch? In dem Fall habe ich jetzt das Datum aufgeschrieben. Also, okay. Was? Ja. Der ist gut, die du hast. Gibt jetzt keine Regeln. Ist das ein Kuchen oder ist das ein Keks? Es ist ein Kuchen, ein glutenfreier Kuchen. Aha. Also ich habe geträumt, die Ilvi kriegt einen Job, für den ich mich beworben habe. Ich wohne illegal in einem Haus von meiner Tante Renate, die mich nie sehen darf, also dass ich da drinnen wohne. Also renne ich, wenn ich sie sehe. Im Stiegenhaus steht Goldrandgeschirr zur Gratisannahme, hat also wer aussortiert. Ich schaue, wie schön es ist, denke aber, ich habe eh keinen Platz daheim, stell es also zurück. Und da sieht mich meine Tante Renate und sagt von hinten, schöne Halsketten hast du da. Die habe ich aber auch von dem Platz genommen. Sie hat es vorher mal aussortiert. Ich renne also los. Bevor ich das mit dem Job erfahre, spaziere ich mit der Ilvi beim Jugendtreff vorbei, wo ich mich beworben habe. Irgendwie die Zuständige holt uns dann rein, findet die Ilvi so klasse und schmeißt daraufhin eine Person raus, weil sie die Ilvi einstellen möchte. Mir gibt es aber keinen Job. wir gehen raus und ich versuche nicht zu weinen. Auf einmal stehen da ein paar Skilehrer und Leute im Polizeioutfit. Man weiß aber nicht jetzt, wer ist. Also ein Skilehrer ist anscheinend auch wirklich in Wirklichkeit ein Polizist und ein Polizist ist in Wirklichkeit kein Polizist. Es ist unklar, wer wen verhaftet und wer da wo dazugehört. Wir zeigen fragend einen Daumen hoch zur Polizei und er sagt, okay, zurück, wir können bleiben. Also, weil irgendwie war das nicht ganz sicher. Der andere Polizist, der als Skilehrer verkleidet ist, nimmt am Typen eine lange Spritzen ab und kurz drauf auch ein Messer. Und jetzt sagt uns dann der andere, also der erste Polizist wieder, dass wir jetzt vielleicht doch weggehen sollen. Der Stefan ist auf einmal auch da und die Ilvi, Stefan und Ilvi rennen. Jetzt schmeckt das auch grausig. Ich habe jetzt aus Versehen Baileys geschraubt. Aber ich habe mir gedacht, aber ich wollte nicht unterbrechen. Nein, kein Problem. Kaffee mit Baileys ist nichts für dich. Also gib mir, ich trinke einen Kaffee. Trinkst du? Mhm. Okay. So, ist jetzt eh gut, dass das, es war jetzt ein bisschen dramatisch. Ja. Wir rennen weg. Entschuldigung. Rennen auf eine Lifttür zu. Ja. Die gerade. Was Lift? Lift oder Lift? Lift. Okay. Und der Polizist kommt von hinten daher und ahmt mich so und rennt mit mir so mit und zahlt mich dorthin. Okay. Und Ilvi und Stefan erwischen zuerst den Lift und ich kurz bevor ich in den Lift einsteige, spüre ich 3 Schüsse im Nacken. Also es haben Leute schon herumgeschossen wie ihre und so. Und ich habe 3 Schüsse im Nacken gespürt und es war so ein arges Gefühl. Ja. Und ich habe einfach gespürt, wie es warm wird und habe mir dann noch so ein paar Gedanken gemacht, so, was denken jetzt die anderen und ich will, dass also sie eh denken, dass das für mich okay ist. Nein, warm im Nacken, dort was reingeschossen. Gott, Norman, du hast echt getraut, dass sie erschießen. Ja, und während die umfall, habe ich mir dann gedacht, na scheiße, ich bin gar nicht tot, sondern ich werde mein Leben lang gelebt und im Krankenhaus sein. Gut. Das war der Traum. Nicht so super. Und dann habe ich da hingeschrieben, ich wach auf, Puls ca. 67.289. Ja. Ja. Und unrealistisch, aber heute in der Nacht. Ich jetzt übertrieben. Warst du am Vortag Skifahren? Ja. Und ist der gut gegangen mit dem Skifahren, oder? Ja, also bis auf das, dass ich krankheitsbedingt ein halbes Jahr lang nichts Sportliches gemacht habe. Also das mit den Schüssen könnte ja irgendwas mit neuer Jahresknaller reisen und dass die Raketen von hinten erwischen oder so. Ich habe gar nicht so viel Neujahrsknallerei gesehen. Gesundheit. Dankeschön. Ich habe nicht so viel Neujahrsknallerei gesehen, weil ich Mitternacht geschlafen habe. Ja. Weil wir um 4 Uhr in der Früh Abfahrt gehabt haben zum Skiurlaub. Hast du den Traum schon öfter erzählt? Das ist ja alles irgendwie locker rausgekommen. Das ist ja es war voll arg, voll arg. Ja, irre. Aber gestern habe ich den Traum vorgelesen und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt auch nicht das Ende vorgelesen. Geht es nicht mehr gut aus, nachdem du nicht mehr gehen kannst? Nein, das weiß ich nicht. Da bin ich eh aufgewacht. Ich bin im Fall zu Boden bin ich aufgewacht. Ach so. Aber ich habe gespürt, dass es warm ist und es war eigentlich ganz angenehm. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, was die anderen sich denken, wenn ich stirb. Und ich wollte halt irgendwie, dass die wissen, dass der Tod jetzt eh super angenehm war für mich, weil es eh warm war im Knack. Ei, ei, ei. Und dann habe ich heute Nacht zwei Sachen geträumt. Ja? Weil der Herr Hartkern hat ja gestern geschrieben, er hat noch nie von mir geträumt. Ja, heute habe ich schon von ihm geträumt. Was schön. Und deiner was Frau auch. Und deine Frau war auch dabei. Und wir waren war auf einem Aus. Das weiß ich nicht. Darf ich den Stefan erwähnen im Podcast? Ach ja, ich weiß auch nicht. Ja. Jetzt ist schon Sport, gell? Jetzt ist schon spät, ja. Vielleicht damit die Leute Bescheid wissen, der Freund, ne? Ja, der Freund ist es. Der Stefan Freund. Stefan Freund, wie der Eugenfreund. Nur mit V geschrieben. Freund. Freund. Freund. Erzähl weiter, was hast du geträumt von mir? Wir waren auf einem Ausflugsschiff, ich glaube mit einer Schulklasse, und da sind wir herumgefahren, keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ich weiß nur, dass das Schiff irgendwie ein Dachgeschoss gehabt hat und man hat dort oben hat jemand ganz viele, ich glaube die Milchlieferung ist da, gell? Hast du das gehört? Nein. Die Milchlieferung? Eure? Die Milchlieferung vom Stefan ist da. Das heißt, es gibt jetzt Milch zum Kaffee. Wir haben ihn eh schon ein paar Mal erwähnt, wenn er da im Schlafzimmer gesessen ist und so. Gell? Ich glaube auch, ja. Also das ist was schon wir schon erwähnt haben, ja. Wo war ich jetzt? Ein mehrgeschossiges Schiff. Schiff, ja, das war aber, es war eigentlich das wirklich nicht, wie... Das kennt dann kommt, nein, es war voll komisch, weil es hat auch so ein spitzes Dach gehabt, so ein Giebeldach. So wie die Arche Noah. Circa, ja. Und da oben sind so Pflanzen rausgewachsen mit voll vielen Babypflanzen, die halt so ein bisschen Nachwuchs haben. Und da habe ich die ganze Zeit alle fragen wollen, ob ich so einen mitnehmen darf. Und du hast gesagt, sicher kann ich einen mitnehmen. Deine Frau hat auch gesagt, sicher kann ich einen mitnehmen. Ich habe aber dann einen Captain gesucht und gefragt, ob ich welche mitnehmen darf. Weiß ich aber nicht. Und deine Schuldirektorin auch. Die war dabei. Die ist ein bisschen strenge. Ich glaube, ich habe es dann im Endeffekt das Wort, das es nicht gibt, gestohlen. Okay, das ist eine sehr gute Idee. Sehr schöner Traum, ne? Also ja, das war super. Eigeninitiative, schöne Plätze, Diebstahl, prosperierende Pflanzen, Kriminalität. Linsen sind in Kärnten Geld, irgendwas mit Geld, weißt du, nach Geldform sind, hast du gesagt? Achso, nein, das ist zum 31. muss man generell, das ist nicht nur in Linsen. Kärnten, Linsen. Muss man Linsen essen, damit man viel Geld hat. Ja, aber jetzt vergessen. Und bei mir hat nämlich jemand was über Kärnten anderes erzählt, dass du vier verschiedene Speisen hast, davon Linsen ist Gesundheit, der Sauschädel. Das weiß ich nicht. Sauschädel essen viel, ja. Sauschädel essen viel, das ist echt ekelhaft. Ist, weiß ich nicht, was das ist. Glück, und da gibt es noch verschiedene zwei andere Dinge, die ich jetzt vergessen habe. Ich weiß es und auch nicht. Einen Bekannten habe ich erzählt, der hat das ist Ritschel. Richard. Achso, oh, das ist aber nicht, das ist wieder was anderes. Das ist wieder ein Eintopf. Richard schaut nicht gut aus, gell? Das ist so ein gesöchtes Block. Nein, ist kein gesöchtes Block. Was redest du für ein Blödsinn? Schau, was ist das für ein guter Mann? Der gute Mann bringt Krapfen. Der gute Mann, also hört zu. Und er hört selbst wahrscheinlich gerade einen Podcast. Richard. Ich hab schon so viel Kuchen. Red mal weiter. Ein Krabbenbad. Das ist ein bisschen bei Werner Beinhardt, wo sich der Egger gerade dieses, sie fahren durch und trägt sich das Dreckspritze und dieser Dreckspritze ist in der nächsten Blende schon wieder einfach das Sandwich vom Egger, der das in den Mund schiebt. Hört's einmal zu. Richard, du hast Staubzucker bohrt. Und auf der Nase. Ja, ja. Richard, es ist halt Kropfungsicht, was erwartest du? Richard ist einfach ein Eintopf mit genau. Rollgerstel, wie heißt das auf Deutsch? Ja, Rollgerstel heißt es bei uns. Hartweizengrieß. Hartweizen, oder? Nicht Grieß. Ach, nein, ich weiß nicht, es war nur Scherz. Ebli ist der Verkaufsname. Ebli. Ja, genau. Und ja, halt Sellerie und Merlen und da kannst du halt... Und eine Breinwurst. Was ist eine Breinwurst? Ja, da ist auch Rollgerste drin. Ah, okay. Brein. Breinwurst. Brein? Was heißt Brei? Keine Ahnung. Breiwurst. Okay, heißt das. Weiter. Ich habe mich nie drüber Sorgen gemacht. Erzähl weiter. Ich bin Mund voller Krapfen. Also du kannst dir jetzt auch an deine Träume immer erinnern. Ich habe heute noch einen Traum, da habe ich mit meiner Mama darüber diskutiert, ob die Schwangerschaft meiner Cousine in Ordnung ist oder nicht. Wieso? Ist sie schwanger? Ja, sie ist schwanger. Meine Mama hat das im Traum nicht. Also in echt hat meine Mama ganz anders reagiert, also sehr positiv. Aber im Traum hat sie das nicht. Und dann habe ich mit der ganzen Familie diskutiert, dass das jetzt, dass man keiner anderen Person reinredet, wann sie schwanger werden darf und sagen, wann nicht. In 14 Tagen wäre ich Onkel, wenn du es noch kannst. Yay! Echt? Ja, ja. Der Hoffnungsträger wird Ronan heißen. Ronan Keating. Na, nur Ronan. Den Nachnamen trägt er selbst. Ronan Schnitzelhofer. Quinny. Achso, er ist Roman, er hat einen irischen Vater. Na, einen englischen Vater und eine englische Mutter, aber die Engländerin ist jetzt Irin geworden, weil sie in der EU bleiben möchte. Was nicht billig war. Und du bist wie verwandt? Das ist meine Cousine. Achso, deine Cousine. Oder Großonkel. Ich habe gedacht, deine Schwester. Ich weiß es nicht. Großonkel Cousin. Querschritt. Also wurscht. Was denn? Nein, nicht meine Schwester. Okay. Also dann wäre ich echter Onkel. Ja, das wäre ein echter Onkel. Das wär's nämlich nicht Onkel. Da ist der Jubel jetzt wieder. Seit August bin ich ein Onkel. Genau, ja. Weil meine Schwägerin hat ja ein Kind. Und ergo dessen bin ich dann seit der Hochzeit der Onkel vom Kind. Genau. Da und, super. Gibt es da Unterschied zwischen... Ich kümmere mich nicht ums Kind. Nein, in der Sprache, vom Wort her Onkel. Gibt es da Unterschiede zwischen Blutonkel oder... Nein, Blutonkel oder Schriftonkel. Seelenonkel. Ah, okay, heirateter Onkel. Schriftonkel. Das ist was Grausiges. Alter! Das ist, danke, Kopfkino. Ich komme mal ein Mädel auf meinen Schoß. War ein bisschen grausig, das... Du bist so ein Ekelhafter, was du da vorher mit dem Schwimmbad und den Kindern. Apropos Ekelhaft, das passt ja, apropos, jetzt kommt er weiter. Schneid das alles aus. Der arme Ronan. Komm mal her, ja, mach mal da einen Cowboy. Titus. Kann ich bitte einen Tee haben? Asexuell. Der Beidl muss in Schulen, dass in öffentlichen Schulen gibt's kein kommt der Nikolaus nicht mehr. Red keinen Scheiß. Ja. Was soll denn dieser, das Weil ist die so Angst, fucking Bullshit, die Kinder Alter. Kinder haben Angst vor dem Nikolaus. Das ist so ein Scheiß. Das schreiben sie jedes Jahr, schreiben das die Nazi-Zeitungen und Nazi-Parteien plappern's nach. Soll in das jeder, nicht? Hast du, in jeder depperten Schule kommt der Arschloch mit Nikolaus. Ach so, hast und du Und es gibt Schweinschnitzel zum Essen und das ist alles ein Blödsinn. Das ist alles Bullshit. Das tut mir leid. Also ich weiß schon, dass ich Angst vor dem... Ja, ist Angst okay, dass du Angst vor Nikolo hast, aber er kommt... Nein, ich habe als Kind Angst. Jetzt habe ich nicht mehr Angst. Weil jetzt sind die nämlich die Messer gewetzt. Ja, jetzt die Messer gewetzt. Jetzt stich ich zurück. Ja, ich bin tatsächlich ein ziemlich revanchistisches Individuum. Ich habe nämlich in der Volksschule die eine oder andere Watschen kassiert. Von wem? Falls der Lehrer nur lebt und ich trifft den, dann weiß ich nicht, wie er reagieren würde. Also ja, gib mir mal zurück. Ich bin ziemlich... Also nein, positiv gestimmt. Zurück. Ich bin jetzt an dagegen, weil Gewalt ist keine Lösung und reicht nicht als Strategie. Ich kann aber deine Gefühle und Empfindungen nachvollziehen. Also es gibt aber andere Schulen, wo sie praktisch vor den Kindern der Nikolaus anzieht. Also der genau. Hat schon, damit die Kinder wissen, wer das in echt ist. Ja, das kann schon sein. Weil zum Beispiel... Ja, das Kinder? Haben wir zum Beispiel gemacht. Ich war ja mal Kinder haben ja Angst vor Clowns, Nikolaus Stabträgerin. Ne? Also generell vor verkleideten Personen ist irgendwie eigenartig, ne? Oder Männer mit Bart. Männer mit Bart. Das ist jetzt im Moment, wer das, also wo das ja, ja. so hip ist, ist das schwierig. Hipster-Babys. Schaut irgendwie so aus, als ob man was zu verbergen hätte, ne? Und man weiß nicht genau, wie alte Leute sind, wenn man die Falten nicht wirklich sieht. Voll schön. Ach. Und das Doppelkinn. Und ja, deswegen hätte ich auch gerne einen Fullbart. Obwohl, der kleine Kinder sind ja so Gesichtsfeatures given by nature. Ne? Das, ich meine, wir haben einen Religionslehrer gehabt, der hat so einen Buckel gehabt. Mhm. Für uns war das irgendwie der Herr, der Peter. Ne? Ich meine, der Buckel-Peter oder irgendwas. Es war der Herr Peter. Okay. Nein, wir haben okay. das jetzt so mitgekriegt, dass der eine ernsthafte Behinderung hat. Ne? Ach so. Und wir haben uns ja, ist gefragt. Ja als Kind da nicht so. Das ist nicht, halt einfach so. Wir haben uns nicht gefragt, wie schaut wohl der aus, wenn er in die Badewanne steigt? Wie schaut das aus in echt ohne Kleidung? Was ist mit dir? Na, der Buckel. Nur der Buckel. Nein, sag mal, hast du das nicht ab und zu, wenn du so deformierte Nein. Leute siehst? Wie Nein. schaut wohl der Strumpf aus, wo die Prothese der Strumpf, anfängt? Der Strumpf erstens und zweitens. Nein, ich denke mir sowas nicht. Oder der Buckel, wie schaut der echt in Haut aus? Knockert aus, in Haut. Schau, deswegen, ich war in der Türkei. Ich glaube, deswegen haben wir keine Leute, weil die uns zuhören. Ich war in Istanbul in einem Hammam. Hammam. Ah. Und da, da haben die anderen halt gesagt, also die gebürtigen Türkinnen, ja. Dass man. Die Mamas schauen. Dass die Mamas genau mit den zukünftigen Schwiegertochtern, also den Schwiegertöchtern in Spe, ins Hammam gehen, damit sie schauen, wie die in Haut so ausschaut und dann kann sie ihren Buckel anschauen und so, ja. ob das dann für einen Mann wohl okay ist. Ja sicher, Mann. Weil der sieht sie vorher ja nicht. Die eine oder andere Frau findet behaarte Rücken furchtbar wahrscheinlich und so, gerade in der Türkei, wo es so viele rassige Männer gibt, könnte das ziemlich scheiße sein. Ne? Ja, aber es geht eher darum. Da geht's umgekehrt. Dass die Mutter von die Schwiegertochter vom Mann. Ach so, wer zahlt, der schafft an, so quasi. Die Mutter vom Mann schaut sich die zukünftige Frau an. Damit die beim Mann ist ja wurscht, wie der ausschaut. Weil, egal. Ja. Naja, du bist in einer patriarchalen Gesellschaft. Ja. Wo Frauen halt strukturell noch mehr unterdrückt werden als bei uns. Jetzt habe ich gehört heute im Radio, dass in Iran die Leute beim Staus, die jungen Leute im Stau dann sie ihre Visitenkarten aus, damit sie irgendwo treffen dann. Da gibt es auch Ehe für einen Tag. Ja, das ist aber was Grausiges, würde ich sagen. Das ist was Grausiges wahrscheinlich, ja. Das ist so eine Mutierung. Das ist so ein Prostitutionslegalisierungstrick. Aber ziemlich legale ekelhaft. Prostitution ist ja nicht schlimm, ne? Nein, legal, Feminismus ist Sahne. Jetzt machen wir ein großes Fassel auf, wo wir jetzt aus diesem Wohlfühl-Podcast, ich wollte eigentlich über Plakuta reden. Nein, ja, ich kenne mich nicht aus natürlich, aber ich habe natürlich eine starke Meinung zu dem ganzen Thema. Die Meinung wird immer größer. Alter, aber es ist halt, ja, na. Machen wir das nicht auf. Ja. Reden wir lieber über den Plakuta. Wo ich morgen hingehe, ein Tafelspitz essen. Nein. Warte ich nochmal beim Plakuta? Nein. Warte mal, wo ist denn das? Im 14. Bezirk? Es gibt einen im 14., es gibt einen im 19., es gibt einen im 1. Und da hat er noch so andere Dependancen. Nein. Und der hat echt einen guten Tafelspitz. Echt? Ja. Magst du Tafelspitz, Biene? Ach. Nicht so? Magst du Tafelspitz? Tafelspitz ist so ein Gericht, das man zu bestimmten Anlässen isst. Nein, das ist irgendwie so ein Gericht, wo man denkt. Weißt du schon, was ein Tafelspitz ist? Oder? Ja, ich habe das zu einer Hochzeit einmal 2009 gegessen. Was ist mit dir? Ja. Dann nimmst du mich mit. Nimm's ich habe morgen keine Zeit für dich. Nimmst du mit? Ach, ich habe morgen keine Zeit. Also ganz ehrlich, nach den Themen, die du heute aufgemacht hast und die Kopfbilder, die du produzierst, jetzt weiß ich bin ich mir nicht so ganz sicher, ob es dir überhaupt die Datei gibt. Die Kopfblendung oder was? Ja, die Kopfbilder, die du produzierst hast. Titus, what's on? Na, was ist denn beim... Tafelspitz, okay, ein Tafelspitz ist ein Fleischstück. Ein Fleischstück, genau. Püree. Na. Ich versuch's gerade zu imaginieren, ich glaube, da war ein Püree dabei. Hör mir zu, ich erzähl dir, was ein Tafelspitz ist. Ja, du redest so langsam. Ich habe ja... Was hast keine du denn Zeit. Entschuldigung. Ich muss dann weiter. Ja, ich muss dann auch weiter. Aber du wirst jetzt wohl die Zeit nehmen, mir zu hören, was ein Tafelspitz ist. Also Tafelspitz ist ein Teil des Rindes, okay? Und die Zubereitungsart dieses Teils schaut so aus, in klassisch Österreich. Nein, hör zu. Du nimmst den Block Fleisch, ja, und dann wird der gekocht in Süppchen mit Markknochen, ganz wichtig. Mehrere Stunden? Mehrere Stunden, natürlich. Ach, das ist eine Verfahrensart dahinter. Na sicher. Das ist ja massig interessant. Du musst zuerst, also Du machst es so, du machst in einen Topf, machst du Öl heiß, dann tust du da die Markknochen anrösten drinnen. Zuerst die Zwiebel, dann die Markknochen. Dann das Suppengemüse dazu, dann mit Wasser aufgießen und dann ins kochende Wasser schmeißt du dann das Fleisch. Okay? Das lässt du dann sieden, bis es halt fertig ist. Ich glaube, 3-4 Stunden sowas braucht es schon. Und dann ist es ein zartes, feines, gekochtes Rindfleisch. Tut sweet. Es gibt gar nicht so viel Handbewegungen, wie man machen kann, genau. Und großartig. Und den Markknochen, das innen drin, das kannst du auf einen Toast schmieren. Das ist so geil, ich habe das so gern. Das ist so ekelhaft in Wirklichkeit, wenn man sich's überlegt, ja. Aber es schmeckt so großartig. Und zu dem Rind, dann schneidest du Scheiben vom Rindfleisch aber. Ja. Tranchen, ja. Und dazu gibt's dann Apfel oder Semmelkrähen, wobei ich lieber Semmelkrähen habe. Schnittlauchsoße und Erdäpfelröster. Und zur Suppe, die Suppe kannst du dann auch noch essen, die ist einfach nur großartig. Und das ist eigentlich das Gericht von Wien, weiß, wenn man das Wiener Schnitzel einmal nach Italien wieder zurücklegt, wo es eigentlich hingehört. Ja. Also das ist wahrscheinlich echt das Einzige, was die Wiener, weil die Knödel sind ja aus Bremen. Und das Gulasch ist auch so ungeil. Ja, bekannte Sachen schmecken eigentlich nach wie vor lecker. Aber bei den süßen Sachen bist du schon vor solchen wirklich süßen Speisen, vor diesem Schokoladeüberangebot so derartig des Geschmacks. Also Semmelknödel ist für mich kein Süßspeis. Semmelknödel ist für mich auch kein Süßspeis. Nein, eigentlich habe ich Kaiserschmarrn gemacht. Also. Aber da merkt man schon irgendwie. Semmelknödel ist für mich kein Süßspeis. Kaiserschmarrn hingegen schon. Bei Kaiserschmarrn ist wichtig, dass du die Rosinen erst dann, wenn du den Teig schon in der Pfanne hast, draufstreust. Sonst bleiben sie als Klumpen zusammen. Das gilt es zu vermeiden. Kaiserschmarrn ist einfach gutes. Ist aber eine süße Speise, weil da ist sehr viel Zucker drin und Staubzucker und die Zwetschgenröste dazu. Bei mir wirkt das vorher, gehen wir da ein bisschen nach. Was muss man wohl machen, damit man Träume sie merken kann? Außer, dass man es nebenbei 4000 Hertz haben dieses Klarträumding. Ja, über das luzide Träumen, ja. Ja, genau. Ja, nein, es geht ja einfach darum, die Träume erst einmal nicht zu vergessen. Ne? Na, und ich glaube, in der Früh wirklich aufwachen und so, bevor du noch was anders denkst, schon aufschreiben. Das schwierig ist. Ja. Wieso? Er denkt dann schon an Semmelgrenner als Süßspeise. Ein Bekannter von mir hat einmal gesagt, er hat nur zwei Existenzformen, bewusstlos oder gefährlich. Zwei Stadien. Zwei Stadien, super. Zwei Zustände, oder wie heißt das? Was ist mit dem Stefan? Traut er sich nicht mehr ein? Er hat eingekauft fürs ganze Wochenende, weil wir bekommen Besuch heute. Ja. Von unserem einzigen Hörer vermutlich. Ja, aber mir wundert es auch nicht. Und der hat jetzt dann einen Großeinkauf gemacht. Und ich schätze mal, er hört daneben irgendeinen Podcast an. Was hört er denn so? Ist sein Lieblingspodcast? Das weiß ich nicht, das müsste man ihn fragen. Ich glaube, er hört einen Falter-Podcast, einen Formel-1-Podcast vermutlich und vermutlich einen Magic-Podcast. Also das ist jetzt meine Einschätzung, aber ich weiß nicht, ob das wirklich sind. Das sind seine großen Themen, oder? Das sind seine Themen. Der Falter, Magic und Falter-Podcast hat. Ist man neu und nicht gewusst. Der Raimund Löw macht ihn. Ach, da merkt man, ja, und die haben am Anfang haben sie technische Schwierigkeiten gehabt. Haben sie mit Outer City geschnitten. Ja, das bin ich mir hundertprozentig sicher, dass sie das machen. Vorgestern habe ich von der Volkshochschule an so einen Folder durchblaut. Werden Sie Podcaster hier in diesem Audacity-Schnitt-Lehrgang? 60 Euro. Alter Vater. Das ist nicht besonders. Habe ich schon erzählt, dass du machst dann einen Workshop. Ein Workshop, ja. In welchem Rahmen findet das statt? Von der Bionic-Bühne. Damit die anderen auch. Ja, da sie haben halt gefragt, ob wir irgendwelche Skills haben, die wir halt anbieten können. Und ich habe gesagt, naja, Podcast kann ich anbieten. Mehr Skills haben, aber sie glaube ich die auch nicht wirklich. Und also, sagst du denen dann, wie man Reaper aufsetzt oder was? Na, das würde ich gar nicht machen. Nein, ich würd ihnen, ich würd eher so diese Leichtigkeit des Podcastens hervorheben. Dass man eigentlich nur in einem Mikrofon redet und jeder hat auf dem iPhone ein Mikrofon drauf oder auf sein Samsung-Fablet. Dass man dann halt relativ schnell einen Podcast machen kann und das ist eigentlich eher so dieses Tu-Wat. Ne? Und was ist, wenn die dann fragen, was dein Equipment so kostet? Dann sage ich ihnen. Die wollen ja das Prophezei kommen nicht. Ja, ja, dann sage ich ihnen, der Sun kostet 400 und die Superlux kosten 40. Pro Stück. Mhm. Und das ist es eigentlich dann schon, ne? Die Hardware. Ja, aber du kannst es mit dem Telefon auch machen. Man könnte eigentlich über dieses die Software Reaper kann man praktisch Mikrofone anstecken am Laptop und dann praktisch das Reaper. Ja, da passt der Audio-Interface in Wirklichkeit. Was am Laptop drauf sein müsste oder ein Stück Software ist. Na, das Interface ist ein Kastel, wo du das Mikrofon einsteckst. Ach so. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wichsen uns gerade gegenseitig an, aber wir Männer. Schon wieder so ein Bullshit. Alter, was ist mit dir? Er hat mir eine Frage gestellt, wir haben sie probiert zu beantworten. Ja, ich kann euch, was du hast in deiner... Was hast du für eine Skills? In deiner letzten Folge, warte, jetzt sage ich da kurz mal was. Oh je. Nein, du hast vermutet, dass das Internet nicht wegen mir so schnell ist. Sondern wegen den Stefan, gell? Mhm. Und? Stimmt aber nicht. Es war schon vorher mein Internet. Es war vorher schon so schnell? Mhm, es war vorher schon so schnell. Boah. Wir haben einfach nur weiter das Gleiche übernommen. Ich möchte schon auch das dicke Internet. Entschuldigung. Wie heißt denn schnelles Internet? Entschuldigung, Biene, das war kein... Wie heißt denn dein Tarif? Ja, das weiß ich nicht. Wie soll ich das wissen? OPC steht drauf. UPC. Irgendwas. Ja, aber ich glaube, ich weiß schon, woher das ist, aber den werde ich jetzt auch machen. Das heißt. Mhm. Ich mache das jetzt auch. Nein, ich wollte einen haben, wo nur Internet ist und kein langsames. That's it. Ja. Also oft wolltest du ja einen Fernseher dazu vertrauen, ne? Mhm. Was dann blöd ist, wenn es Internet geht der Fernseher auch nicht, ne? Ja, ich wollte das halt alles nicht. Ein Haustelefon wäre noch das Gescheiterste gewesen, aber nur wegen der Gaude hätte ich das gerne gehabt. Weißt du, Wählscheibe nur hast. Und ich habe noch ein altes Wählscheibentelefon. Ein Interface dazwischen. Ja, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr, ja eben. Habt ihr oft Internetausfälle? Wenn wir jetzt eh schon im Arsch sind, da können wir gleich über UPC auch noch reden. Naja, oft Internetausfälle? Ja, also schon nicht oft. Es geht eigentlich. Ich glaube, über den Gürtel drüber ist es Ärger. Weil das lese ich immer auf Facebook vom Tom. Anderer. Also. Ja, das kenne ich auch. Aber ich glaube, bei mir liegt es eher am Endgerät, weil ich praktisch auf dem Telefon zwei SIM-Karten habe und eine SIM ist mein Internet. Und das ist eine SIM-Karte. Also der Telefon ist der Modem. Mein Telefon ist ein Modem. Und das Telefon kommt aus Indien und mittlerweile spiegelt sich das schon im Akku wieder. Dieses eineinhalb Jahr lang habe ich schon irgendwie jeden Tag aufgeladen und permanent brauche ich Strom und der Akku wird alle. Und deswegen habe ich jetzt ein neues Telefon bestellt. Das genauso genutzt wie der Shellfish, oder? Selfish, Entschuldigung. Selfish. Ich hab Shellfish gesagt und du sagst dann Selfish. Ja, Selfish. Und? She sell, sea shell, beide she sell. Ich hab das gleiche Problem mit meiner elektrischen Zahnbürste. Dass der Akku leer wird. Ja. Ich kann nur mehr einmal putzen und dann leider nicht mal ein halbes Mal. Und anstecken während der Putzerei geht nicht. Nein, geht nicht, weil da habe ich. Beim Rasierapparat geht das. Aber nach dem Zähneputzen stellst du ja wieder... Ich stelle es gleich wieder ein und stecke, aber ich habe es bis jetzt nicht so, dass ich es immer angesteckt habe und so, das wollte ich ja nicht. Das hat sich bei mir nie so richtig durchgesetzt, dieses... Habt ihr alle elektrische Zahnbürste? Nein, eben, streng analog. Nein, mein Zahnarzt hat gesagt. Das ist schon geil. Mhm. Du warst jetzt bei meinem Zahnarzt, gell? Bei deinem Zahnarzt war ich ja, wie genau. Wie ist der denn gegangen? Ja, das war traurig, weil der hat gesagt, dass ich jetzt statt nur einem Milchzahn, von dem ich gewusst habe, zwei Milchzähne habe, von dem ich nicht gewusst habe. Was, du hast noch Milchzähne? Ja, ich habe noch Milchzähne. Wie? Okay. Achso, habt ihr das nicht gewusst? Ich kann euch ja einen Abdruck zeigen. Da kommt keiner noch. Ach. Da ist nie einer unten drinnen gewesen. Jetzt ist eine genetische Disposition. Muss was sein, weil der Peter hat das auch und meine Mama oder unsere Mama hat das auch gehabt. Nur bei ihr haben sie es nicht festgestellt. Milchzähne gehen ja ganz schnell kaputt, oder? Das ist ja das Problem. Und die zwei Milchzähne sind halt schon, also deswegen habe ich bei dem einen auch eine Plombe. Und das Problem ist, dass ich jetzt Schmerzen gehabt habe bei dem Milchzahn, der schon eine Plombe hat. Und der Arzt hat auch gesagt, er kann eigentlich nichts mehr tun. Weil das Einzige, was er machen könnte beim Erwachsenenzahn sozusagen, wäre Wurzelbehandlung. Und das kann er beim Milchzahn nicht machen, weil sonst ist der weg. Da gibt es ja eigentlich fast keine Wurzel. Der stirbt ab, der hat fast keine Wurzel. Sind schon, sind keine Milchzähne. Die sind echt, die schauen nur so aus wie Kinderzähne. Ich habe so mini kleine Zähne, schauen aus wie Kinderzähne. Andere erwachsene Zähne. Und deswegen musst so du kleine. Elektrisch bürsten. Ja, klar, damit sie auch nicht kaputt gehen. Aber... Er hat mir jetzt für die Feiertage Antibiotikum mitgegeben und Schmerztabletten und hat gesagt, er hofft einfach, dass das der letzte Aufschrei. Er hofft, dass das der letzte Aufschrei von dem Milchzahn war und dass er dann eh tot ist. Ja. Und dass er nicht mehr wehtut. Und ich merke einfach, dass er wesentlich empfindlicher ist und dass ich schon hin und wieder Schmerzen gehabt habe, aber es war jetzt nicht so, dass ich die Schmerztabletten oder Antibiotika genommen habe, sondern einfach, ja, gewartet habe. Und in diesem Zuge habe ich dann mit meiner Mama telefoniert und habe gesagt, nachdem das ja eigentlich ihr genetische Schuld ist, ja, der geht auf den Papa hätte, sein, hätte ich gern ein Sporbierchen für Zähne. Und habe das eigentlich im Scherz gesagt und habe dann wirklich so eine Spardosen, so eine Sparbüchse mit ein paar Münzen drin. Oh, so lieb von dir. Ja, voll lieb. Und da spare ich jetzt auf einen Goldzahn. Für deine Zehntel. Hab ich erzählt, gell? Ich habe Goldplanten. Das habe ich schon in den Podcast breit getreten. Ja, das hat dein Zahnarzt gesagt. Wenn der Milchzahn dann kaputt ist, dann wird er gezogen oder wird er nur gewartet, bis er... Man kann nicht mehr wirklich warten jetzt da. Weil der dann einfach rausfalten wird. Naja, ich schätze mal, er stirbt dann einfach ab. Die Jungs haben eine Frage an dich. Was ist denn der Lieblings-Formel-1-Podcast? Ah, du hast keinen Formel-1-Podcast. Ich habe gedacht, du hast sicher einen Formel-1-Podcast. Was ist der Lieblings-Podcast? Musst du jetzt nachschauen. Ja. Ist dir das unangenehm, wenn du in unserem Podcast vorkommst? Das Falterradio, echt? Okay, gut. Nicht schlecht. Hörst du dann, was soll das? Hast du den auch gehört? Ja. Und hast du offen gesagt. Ja, wollte ich die Frage. Das wäre meine dritte Frage gewesen, ob du den auch hörst. Okay, gut. Wo wollen wir uns denn bewerben, wir drei? Wir sind ja praktisch Avantgardisten. Was? Avantgarde? Avantgarde. Ja. Avantgarde? Nicht Avantgarde. Avantage. Nein, das war... Mit Advokat. Advokat. Wir sind die Podcast-Advokaten. Wir können uns ja in ein Medium auch bewerben. Ich meine, was denn? Das ist ja so wie Web 2.0, der neue heiße Scheiß. Wir können das. Wir können einen Reaper bedienen. Hey! Ich kann einen Reaper bedienen. Du kannst den Reaper bedienen. Ich kann das nicht offensichtlich. Sonst hätten wir das Remote-Dings zusammengekriegt. Aber du hast es installiert. Ja. Also bewerben, oder? Ich finde, wir haben ja alles, was wir brauchen. Wo willst du denn bewerben? Ja, beim Radio, bei E3. Geld verdienen. Ach so, Geld verdienen, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das bezahlen wird. Im Moment musst du Influencer werden, wenn du Geld verdienen willst. Wir haben ja nicht einmal Leute, die uns zuhören, wie wir festgestellt haben. Wir tun ja nicht so Feedback-Blöcke und Spenden. Wir brauchen ja die Leute, bei denen wir uns bewerben, nicht unsere Statistiken sagen. Posing habe ich von dir gelernt, das ist extrem wichtig. Imposter heißt das übrigens, das Imposter-Syndrom von dem Imposter, ja. Ich kann das nicht einmal das Wort. Nicht Posing. aber ja, ich weiß es nicht, Titus, ich weiß es echt nicht. Also ich würde vorschlagen, wir können ja schauen, dass wir da ein bisschen mehr marketingmäßig machen. Dass wir schauen, dass wir so mal eine Fanbase aufbauen. Jetzt müssten wir mal ein bisschen... disziplinierter sein. Und ja, wer kann uns denn, ich habe ja schon eine Strategie und die Strategie lautet Aufkleber. Finde ich voll dabei. Gib mir ein paar mit und die klebt die dann überall hin. Genau, wo kriege ich die her, die Aufkleber? Im Internet. Mit deinem Logo? Mit unserem Logo? Das, was du... Ja, mir wurscht. Ja. Das kann man im Internet bestellen. Na sicher. Wer macht das? Also Druckprofi.at. Weiß nicht, ob es die Seiten gibt, aber sowas in die Richtung. Wie viel Geld haben wir? Wenn nicht, hast du es jetzt erfunden. Wie viel Geld? Ja, ich sag. Jeder ein Zehner? Ja, ich wollte gerade sagen, ich lege einen Zehner dazu. 7 Euro Versand? Ja, dann lädt. Ach, schauen wir mal, was es gibt. Okay, wer schaut? Schauen wir mal, machen wir mal. Was ist das? Ich schau. Achso, ich wollte gerade ihm den Auftrag geben. Na gut, dann gebe ich ihm den Auftrag. Titus, du kriegst jetzt einen hier mit vom Chief Technical Officer, das bin ich. Ja. Wärst du jetzt ernannt zum Chief Marketing Officer? Ja. Das bist jetzt du. Ja. Biene, was bist denn du? Chief Inspirational Officer. Oder bist du muss Chief ich dann Recreational jede Officer? Sache von dir approven lassen? Nein, nur wenn es um Technik geht. Aber das kannst du auch du sein, wenn du willst. Mhm. Du bist ja Chief Editing Officer. Hm. Was bist du dann? Bitte? Radkern. Ich bin der Chief Aufnahmemeister. Das ist der Art Director. Art Director, ja genau. Ich habe es neulich mit einer Art Director. Und wenn du jemanden findest, der uns bezahlen will, hey, ich bin dabei. So, ich würde es nur nicht nehmen. Also ich würde mein Gehalt wieder auf euch zwei aufteilen. Ach, wirklich? Ja. Why? Because of why? Because of why? Weil für mich ist das Hobby und Kunst und ich möchte es nicht so einen Beruf machen. Ah, du würdest also deinen jetzigen Job nie aufgeben. Bei mir ist das anders. Ich würde den jetzigen Job, wenn ich sowas in Aussicht hätte, sofort droppen, weil ich nur eine andere Einnahmequelle habe. Also wenn ich eine habe, die mir liegt und die andere, die ohnehin da ist, dann würde ich immer eine droppen gegen die andere. Nein, ich würde meinen jetzigen Beruf nie aufgeben, weil es gibt einfach nichts Schöneres, als gebissen und angespuckt zu werden und durch Lulu zu schwimmen. Ja, und du verdienst ja quasi viel Geld dabei, oder? Reich bin ich, weil ich sowieso damit, gell? Und reich an und ich habe sowieso die ganze Zeit frei. Also ich muss mir von Ferien zu Ferien hangeln, heißt ich armer Mensch, gell? Also deswegen würde ich den Beruf nie aufgeben. Ja sicher, mal wenn du durch Pisse... Sag mal, wer von euch gibt mir denn am ehesten eine Taschentuch? Die Biene heißt... Neben dir ist ein Taschentuchspender. Deswegen bist du so ein entspannter Mensch. Ich habe Slavoj Žižek, dieser serbokratische Philosoph, hat einmal gesagt, dass er ganz gerne mit Leuten zu tun hat, die sich gegenseitig ihre sexuellen Vorlieben ausspielen, also Bondage und so Sachen. Leute, die Bondage treiben, sind extrem relaxte Leute. Ich glaube auch, Metal-Hörer sind auch extrem... Liebe und aber ich finde, das sind immer so zurückgezogene Leute. So Mettler? Echt? Ja, zurückgezogen sind halt schwarz. So. Wertstabile, also Gothic Rock. Leute, die Gothic Bands haben eigentlich eine gute Pension, weil. Was für eine Band? Gothic Rock. Ah, okay. weil die Fledermäuse einfach so treu sind ihren Bands gegenüber. Was? Das Missbärtel ist nicht ohnehin so. Also nicht, ach so. Nicht ordentlich. Ausgefressen, weil er so viel Geld hat. Weil er nur immer, weil diese Fanbase hat. Sogar die sitzt auf Mercy, die nur mehr eine Person ist, die keine Haare mehr hat, trotzdem nur gut singen kann, einigermaßen. Bist du auch so ein bisschen New Wave Titus? Ist das deine Zeit gewesen? Ja, ästhetischer. Ich glaube, leben möchte nicht in der Zeit. Aber so die Musik, die hervorgebracht worden ist, ich meine, hey, DAF-Konzert war für mich das Konzert des Jahres. Ja. Weißt du, was für mich das Konzert des Jahres war? Ist schon länger her, aber das war noch immer die Proletenpassion, die wir zusammen waren. Ja. Die hören wir immer noch gern an. Also die Frau Jancic macht echt tolle Musik. Macht gute Sachen. Ich hätte kein Konzert des Jahres, hätte mir das nicht überlegt. Och, schon ein Gewinner. Neil Diamond, leider. Ah ja. Sweet Caroline. So schön, so gut, während dem Konzert. Während dem Konzert viermal gerät von lauter Freude. Schön war's. Hoffe, dass sie das Lied am Sonntag nicht her. Ein Fuß in Eishockey. Ja, weil das spielen sie. Nein, das spielen sie immer, wenn die Capitals da durchschießen. So, dann spielen sie Sweet Caroline. Ach, das finde ich ziemlich cool. Mit. So bestimmten Dingern wird der Jingle eingespielt. Ja, genau. Also sie haben zum Beispiel auch, wenn jetzt ein eigener Spieler auf die Strafbank kommen ist, dann macht es den Graz auch, dass die spielen sie halt. I'm going to jail. Küsst die Hand, Herr Kerkermeister, natürlich. Das ist ja lustig. Das ist voll gut. Jetzt ein anderer auf die Strafbank muss von der Gegnermannschaft, dann spielen sie selbst die Nähe. Das kenne ich nicht. Das ist so Hütten mit, wie heißt das? Wir haben jetzt ein bisschen so Hütten-Gaudi gehabt. Ja, ach Gott, beim Skifahren. Das ist ja wirklich, das Niedrigste von allen, oder? Ja. Da kommen wir aber schon wieder in Trash unterordnen, wenn es wirklich unterm Hund mit ist. Mit 1000 Niederländern. So von einem. Also nein, es war nicht so schlimm. Wir haben auch keine Abrechnung gemacht. Wir sind nach dem Skifahren, haben wir uns duscht und umgezogen und dann sind wir essen gegangen. Mehr haben wir eh nicht erlebt. Meistens stehst du in so ein Pavillon direkt nach dem Skifahren und du hast die Skihosen an. So der Schirmbar, haben wir eh nicht gemacht. Und du trinkst alles. Entschuldigung, da bin ich so dagegen wie gegen Silvesterkracherei. Aber ich glaube, es gibt nur wenige. Gegen Silvesterkracherei bin ich auch, ja. Täler, wollte nur sagen, wenige Regionen, die wirklich so in Tirol irgendwo hast, das wo praktisch puristisch noch Skifahren wird, ohne diesen ganzen Hüttenwahnsinn. Das weiß ich nicht. Gibt es angeblich, ja. Ich fahre ja schon seit Jahren. Ist ja teuer, haben wir eh schon geredet drüber, ist ein teurer Sport eigentlich. Ja. Aber zum Glück gibt es ja nur die Jofa-Hütten beim Semmering zum Beispiel. Jofa, super. Genau. Du, ganz was anderes. Ja. Wie schaut denn das jetzt dann aus? Ich habe da von der Biene leere Flaschen zu Weihnachten gekriegt. Mhm. Ziemlich fad. Ziemlich fad. Das ist ein DIY-Set für Gin. Wow. Ihr findet den Link auf unserer Homepage. Der steht da hinten oben. Du musst ja einen Amazon Affiliate Link installieren. Ja, genau, Affiliate Link. Nö, das ist nur eine Empfehlung. Also das kann man machen, die Flaschen sind nämlich von Amazon. Ah, wirklich? Ja. Hinten steht die Homepage oben, wo ich das Rezept her habe. Aber erzähl mir ein bisschen, man kennt jetzt noch. Also man kann ja, Gin ist ja eigentlich ein gebranntes Getränk. Ja. Es gibt aber den Compound Gin bzw. Bathtub Gin. Das klingt doch Moonlight. Das ist die billige Art des Gin sozusagen, wo man anscheinend, was ich nachgelesen habe, früher auch die armen Arbeiter und Arbeiterinnen sich selber den Gin machen haben können. Das heißt, du nimmst entweder Wodka, wobei wir das probiert haben, das hat nicht so gut funktioniert, aber du kannst gerne da drüben einen Schluck kosten. Ja, gerne. Wenn das der Stefan erlaubt, den müssen wir zuerst fragen. Ja. Ich kann nicht einfach austeilen. Oder einen Ansatzkorn. Mhm. Und du tust dann die Herbals, dazu. Also das ist so ein Ansatzschnaps, nimmt man einfach für verschiedene Sachen. Okay, ja. Kann man billig beim Hof beim Supermarkt deiner Wahl kaufen oder anderes hochwertigeres Zeug sich ja. Und dann tust du die Gewürze dazu und laut dem Rezept, das ich habe, tut man zuerst die Wacholderkügelchen dazu und lässt sie 24 Stunden drinnen wachsen. Ja. Dann tut man den Wacholderzeugs ausziehen und tut die anderen Herbals rein. Kann man sich aussuchen, welche man rein tut. Und aber du hast bei mir jetzt schon zusammen, Koriander, Zimt und Koriander. Genau, ja. Oder Kardamom, Zimt und Koriander. Genau, ja. Geil. Und du kannst dann aber schauen, ich glaube, man muss nur eine Prise Koriander nehmen und Kardamom, weiß, nur so eine Kapsel oder so. Musst. Ach nein, ich weiß nicht. Nein, schau. Weiß nicht, ob das so gescheit ist. Zitronenzesten habe ich da keine dazugeben können, aber schau mal. Das sind Zesten. Das klingt wie Zysten. Das ist die Haut von der Zitrone. Abcreme. Stell dir mal die Haut auf den Buckel vor, Zitronenhaut auf den Buckel. Orangenhaut. Zitronenhaut. Und das lässt du dann 12 Stunden drinnen. Und wenn es da schmeckt, so wie es ist, dann fischt alles außer. Lässt es eine Woche lang stehen und also, dann ist alles geritzt. Geil. Dann ist alles ready. Ja, voll fett, Alter. Und ich habe gedacht, nachdem du ja mal selbst Tonic gemacht hast. Ja. Das ist geil, das oder? Perfekt ja. Für selber Gin machen. Auch. Super cooles Geschenk, Dankeschön. Es ist dann halt kein klarer Gin, es ist dann halt so... Das ist ein bunter. So bunter Gin, ja. Das macht ja nichts. Bathtub als Duschwasser. Ist das den Safran-Gin, ist der wahrscheinlich ähnlich, gell? Möglich. Er hat ein bisschen zugehört, der Mann, und verkostet ja. Jetzt. Geil, ja, ich nehme schon eine Schlackele. Wenn ich darf. Also du hättest mich nur rieren lassen. Darf ich einen Trink, ne? Ja, das ist geil. Das war schon. Ja, wir haben Wodka genommen, weil der war schon daheim. Und deswegen. Ich muss mich vorher noch einmal schneiden. Schneidest du das eh alles aus? Ach, du schneidest dieses Mal. Ich habe keine Zeit. Ich muss was für die Uni machen. Ja, passt, da kann ich die ganze Schweinerei, die du über Kinder sagst, ausschneiden. Schick mir es, vielleicht brauche ich es noch. Da macht er einen eigenen. Du bist ein eigener. So ein grausiger Mensch. Black Edition. Das ist für so asiatisch, für die Asiaten. Das ist ein Schädel auf der Tag. Kann ich schieben? Das schmeckt jetzt wirklich nicht so. Nein, es ist das so ein Wodka-mäßig, so gut, oder? Ja. Deswegen glaube ich, muss man Korn nehmen. Da ja, kann ja. Man einen Chin-Chin nehmen auch? Da kommt man einen Chin-Chin-Chin. Ja, das wäre auch. So wie Lift. Aber du bist ja so ein Typ, der viel herumprobiert, gell, und sich Zeit nimmt für solche Sachen. Probier gerne. Ich möchte übrigens nochmal darauf hinweisen, weil wir am Anfang haben wir ja über Kaffee gesprochen und habe das vergessen, darauf hinzuweisen, dass es die Kaffeemesse gibt. Wer hat Lust mitzugehen? Die Ilvi. Ist das eine gute Ilvi? Nein, ich weiß es nicht. Und der Stefan sicher. Stefan, geh mal Kaffeemesse. Ich brauche mehr Hintergrundwissen. Ist das ein Lifestyle-Messe? 12. Oder bis 16. Ja, sicher Lifestyle. Das sind lauter Hipster. Kaffee, ach hallo. Ach so, ich habe mir gedacht, okay. Aha. Sicher gehen wir dorthin. Morgen, kommst du mit? Wo findet diese Wand statt? Im 12. bis 16. In der Marx-Halle. Nein, in der Brauerei diesmal. In der Otterkringer Brauerei. Mhm. Ja. Mhm. Das wäre die zweite Location, auf die ich getippt hätte. Schauen wir wegen einem Termin. Nicht jetzt, aber... Nein, ich schicke es dir ja trotzdem. Ja. Aha. Schick, schau mal wegen dem Termin. Schick, schmeck. Ja, Kinderlein. Gibt's es ist auch Themen? Die Vienna Autoshow. Ach. Aber ich glaube nicht, dass die interessant wäre. Nee, für mich obwohl nicht. Obwohl ich habe, irgendwie Autos haben irgendwie volle Anziehungskraft auf mich. Ja. Yeah. Auch vorher schon, bevor ich nur mehr Auto verkauft habe, noch immer. Also irgendwie Autos, die cool klingen, also nicht Prolo-Auspuff oder so, aber gerne. Ja, habt ihr heute gesehen, ist unten noch Ente gestanden. Na, Ente, nein. Vor der Haustür ist eine Ente gestanden gestern. Wäre da aufgefallen? Wäre aufgefallen, ja. Knall, knall, punt. Knall, punte Ente. Gut, gell? Naja, ich glaube, der Titus hat schon wieder arge Gedanken, aber er schaut jetzt so beschämt und traut sich es nicht zu sagen. Nein, ich habe den Gedanken wieder vergessen. Irgendwas war mit dem Auto. Irgendwas war mit Autos und Kindern. Sexuellen Begierden. Alter Vater. Ja, nein, ich muss das, also ich schneide das alles aus. Ich habe gestern das erste Mal auf einem Klodeckel gesessen, der gebrochen ist. Da war ein Riss drinnen. Ja. Das hat dann, hast du jetzt ein Foto gemacht und sagst es uns? Ja, das war schmerzhaft, weil du sitzt genau am Riss. Ja, und ja, dann zwickt er das. Eine, ja. Du musst aber eigentlich sitzen, außer du tust Hocker und so, wie sie es in... Naja, Abfahrtshocke macht man halt, oder? Ja. Wir sind das nicht so gewohnt, Biene. Also Männer sind ja eher, es sind Heimscheißer und Stehpinkler. Ja. Also wir haben dieses Bedürfnis, wir tun, hockelst du? Ganz, also dann, wenn ich echt... Na, ich sitze mir schon zum Pinkeln hin. Ja, daheim. Ja, sicher. Und bei Freunden. Ja. Aber im Gasthaus? Im Gasthaus? Im Zug? Ja, da gibt es ja meistens ein Pissoir. Selbst im Zug. Oder ist das jetzt... Nein, im Zug gibt es kein Pissoir. Das Waschbecken. Ja, stimmt, jetzt was er sagt. Oder ist es das Zugfenster? Habe ich das mal erzählt? Kinderabteilung. In meinem Haus in Graz bin ich mal aus der Haustür rausgegangen. In welches Haus in wo Graz? In Greece, in der Ungergossen? In Greece, in der Ungergossen. Ja. Ist neu übernommen worden von einem ehemaligen Kellner vom Ungerhof. Dann noch immer Schnitzel. Und wir waren bei der Eröffnung dort und haben gerade Gordon gegessen. Die Familie R. hat gemeinsam dort den Gordon verspeist. Ja, das klingt alles immer gemütlich. Essen ist überhaupt ein großes Thema ist von uns. Ist gemütlich, ja. Wie wäre es, wenn man... Achso, da kommt noch was. Ja, da kommt noch was. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich war. Du bist aus dem Haus ausgegangen in Graz. Ja, und im Erdgeschoss, das so ein bisschen höher gelegen war, die Fenstern, steht ein kleiner Bub am Fenster, unten ohne und ludelt aus auf dem Gehsteig. Und ich habe gewusst, es wäre so pädagogisch wertvoller, wenn ich jetzt nicht lachen würde, aber ich habe so lachen müssen. Der hat sich einfach gedacht, ja passt, da lulli jetzt aus. Und ist wirklich am Fensterbank gestanden und hat dort ausgebrunst. Sehr nett. Brunsen ist das, ein schieres Wort. Ja, das ist ja oft, ich bin auch am Land, also so Graz ist ja jetzt nicht, aber... Die Wiener glauben schon, dass Graz Land ist. Wenn das Klo verschlossen ist und es dauert länger bei der Person, die gerade drin ist, mal in den Garten rausgehen wegen... Was so, bei der Oma unten geht man in den Misthaufen. Kleine Seite, ne? So. Misthaufen hintere. Echt? Sicher. Du schiffst den Garten? Na, ich schon länger nicht mehr, aber... Misthaufen, das ist nicht der Garten. Das ist ganz hinten, hinterm Haus. Gagst du den Garten auch, oder? Nein, ich vermeide das sowieso. In England haben sie immer gesagt, eine Rose pflücken. Weil bei denen hat es ganz spät erst Kanalisation gehen. Und Klos gegeben. Ja. I'm going to pick a rose. Echt? Ja. In Wirklichkeit in Spanien haben sie sagen sie, vamos a plantar un pino. Rubino? Ein Rubino anpflanzen? Eine Bienenkern. Nicht Bienenkern, wie heißt es? Ein Schurzen, einen Tannenzapfen, ein Bockerl. Auch ein schöner Vergleich, gell? Ja, es halt wirklich so ausschaut, gell? wisst ihr, was ein Rabuzer ist? Langhalsapplaus! Wisst ihr, was ein Rabuzer ist? Nein, das habe ich nämlich jetzt gelernt. Das habe ich jetzt nämlich gelernt. Ein Rabuzer. Ich habe ein neues Wort gelernt. Ein Rabuzer. Genau, bei uns heißt das Bädler. Was? Hat das immer geheißen, Bädler. Wie sagt man bei uns? Wie heißt es bei dir? Ich überleg grad. Wie heißt es bei dir? Meinst du, das ist das, was mein Papa immer gesagt hat, das hat er sich aus der Nase geholt. Also, mein Papa hat immer gesagt, ich habe jetzt was für euch, das habe ich ganz alleinig gemacht. Und wir haben als Kinder immer geraten, was das wohl sein kann. Und das war, er hat wirklich keine Hilfsmittel gebraucht, komplett selbst produziert. Hat das hier einen Nasenrabbel aus? Das war Ravuzza. Ah, Ravuzza. Na, Spezialausdruck für Rammel habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Rammel. Wie sagt der Leitschenkel zum Nasenrammel? Popel, genau. Popel. Alter, das war jetzt immer wirklich wieder an der Hinterkante, das sind nur angelangt, das sind über Fäkalien und Exkremente. Haben wir noch? Großartig. Oder wollen wir aufhören? Naja, ihr müsst jetzt noch bald einmal haben. Also wir könnten es schon verabschieden und so. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.